Niemandsland, 91.4 FM. Euer alternatives Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian pero no se matan. Erich Hartmann. Der Krieg ist ein Ort, an dem junge Männer, die sich weder kennen noch hassen, gegenseitig töten, aufgrund von Befehlen alter Männer, die sich kennen und hassen, aber sich nicht töten. Erich Hartmann. Es ist Samstag, der 22. Juli 2017. Willkommen zu einer neuen Sendung Niemandsland hier bei Contrabanda FM 91.4. Es gibt Leute, für die ist Barcelona eine riesige Badeanstalt. Und es gibt Leute, für die ist Barcelona eine Businessstadt. Es gibt Leute, für die ist Barcelona eine Kulturmetropole. Und es gibt Leute, für die ist Barcelona eine ganz normale Stadt. Es gibt aber auch Leute, für die Barcelona die heimliche Hauptstadt eines unsichtbaren Landes ist. Es gibt auch Leute, für die Barcelona ein Konsumparadies ist. Und es gibt Leute, für die Barcelona ein Stück Freiheit, ein Gegenentwurf, ein Niemandsland ist. Willkommen bei Contrabanda FM 91.4. Zwei Stunden Jazz, Rock und allerlei Welterklärungsversuche. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie Detlef Jeskatz. We'll be right back.

Nur Capo weigerte sich mitzukommen und sagte, »Wenn Franco mich zu sehen wünscht, so weiß er ja, wo er mich finden kann.« Als Franco sah, dass Capo nicht mit dabei war, sagte er nichts. Er begab sich direkt in das Stabsquartier im Yanduri-Palast. Kurz darauf ging er zum Rathaus, wo die Zeremonie stattfinden sollte. Als Franco dort ankam, war Capo nicht zu sehen. Die Situation wurde kritisch. Wir warteten schon etwa 10 Minuten, als Capo endlich kam. Er wechselte mit Franco ein paar belanglose Phrasen und schritt dann zum mittleren Balkon, wo die Zeremonie vor sich gehen sollte. Auf dem Platz drängten sich Phalangisten, Requetés, das ist der militärische Verband der Kalisten, Pelayos und Fletchers, zwei phalangistische Verbände, die ihm zujubelten, als er auf dem Balkon erschien. Dann wurde es still, und zu den Klängen des königlichen Marsches wurde die Fahne der Republik eingeholt und die monarchistische Fahne gehisst. Der Caudillo trat vor auf den Balkon, umarmte die Fahne und küsste sie mehrmals. Dann rief er mit lauter Stimme der Menge zu. Hier ist sie, sie gehört euch. Man wollte sie uns nehmen. Dann küsste Kardinal Ilundain die Fahne salbungsvoll und schließlich schlossen sich Capo, Mianas III und überhaupt alle, die anwesend waren, dieser Geste an. Die Menge forderte Franco auf zu reden. Schließlich sagte er, Dies ist unsere wahre Fahne, die Fahne, auf die wir vereidigt worden sind, für die unsere Vorväter starben. 100-mal ist sie mit Ruhm bedeckt worden. Er sagte noch einige Allgemeinplätze, dann endete er und brach in Tränen aus. Nun sprach Capo. Er hatte sich seine Rede aufgesetzt. Er ging auf die Geschichte der Fahne ein und sprach von den verschiedenen Idealen, denen wir Spanier uns verbunden fühlen. Dabei verlor er sich völlig in Abschweifungen und fand kein Ende. Seine Freunde verbrachten einige ungute Minuten. Wir sahen kein Ende. Es war völlig lächerlich. Er ging so weit, dass er sogar auf die Ägypter zu sprechen kam. Endlich erinnerte er an die Farben Rot und Gold und verglich sie mit dem Blut unserer Soldaten, das diese freigebig vergossen, und mit der Erde Andalusiens, mit der Ernte auf unseren Feldern. Am Schluss standen Drohungen gegen die Marxisten. Während der Ansprache wechselten Franco und Mianas III vielsagende Blicke und verbargen nur mit Mühe ihr Gelächter. Danach meinte Capo, er sei vom Gefühl übermannt worden und habe einfach das nicht sagen können, was er sich zurechtgelegt hatte. Mianas III gestikulierte wie ein Besessener und schrie, Wir haben keine Angst, mögen sie nur kommen, und dann werden sie erleben, wozu wir im Schatten dieser Fahne fähig sind. Man hörte jemanden rufen, Viva Mianas III! Er aber erwiderte, Was soll das? Keine Vivas für Mianas III! Aber ruft alle mit mir so laut ihr könnt, Heil dem Tod, Heil dem Tod, Heil dem Tod! Viva la muerte, viva la muerte, viva la muerte! Der Mob brüllte und er fügte noch hinzu, Nun mögen die Roten kommen, Tod ihnen allen! Und er endete, indem er seine Mütze in die Menge warf, um sie mit dieser überschwänglichen Geste zu begeistern. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges, 40. Teil, Viva la Muerte. Eine Niemandslandproduktion, 2017. Literaturhinweis, Antonio Bahamonde, Memoirs of a Spanish Nationalist, London 1939. Zitiert nach Der spanische Bürgerkrieg in Augenzeugenberichten. Herausgegeben von Hans Christian Kirsch, erschienen im Karl Rauch Verlag Düsseldorf 1967. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela,

Reconnaissant Klaus Barbie coupable de 17 crimes contre l'humanité, ils ont répondu non à la dernière question. Pas de circonstances atténuantes pour l'accusé. Lebenslang für den Schlechter von Lyon. Klaus Barbie hatte als Gestapo-Chef von Lyon seit 1942 ein brutales Regiment geführt. So zeichnete er für die Folterung und Ermordung von Resistance-Mitgliedern verantwortlich. Erst Jahrzehnte später musste Barbie für seine Taten gerade stehen. Im Mai 1987 begann in Lyon der Prozess gegen ihn. Das Urteil fiel am 4. Juli. Eine soirée mouvementée sur les marches du Palais de Justice de Lyon après le verdict. L'avocat de Claude Barbie. Als sich der greise Mann auf der Anklagebank hinter der kugelsicheren Glasscheibe langsam aufrichtet und hilfesuchend in die Menge blickt, ist die Luft zum Schneiden. Sein Blick tastet sich vorsichtig durch den Saal und streift seine Opfer, insgesamt über 100 Nebenkläger, die in den ersten Reihen der eigens für den Jahrhundertprozess umgebauten Salle des Pas Perdus des Lyoner Justizpalastes Platz genommen haben. Der Angeklagte, dessen Biografie zu diesem Zeitpunkt bereits als der Lebenslauf eines Schlechters in die Geschichtsbücher eingegangen ist, spricht seine letzten Worte. Und dies zur Überraschung aller in der Sprache seiner Opfer, auf Französisch. Ja, ich habe die Resistance, die ich überaus respektiere, mit Härte bekämpft. Aber es war Krieg und dieser Krieg ist vorbei. Mit zitternder Stimme beteuert er, selbst nie Juden deportiert zu haben. Auf ein Wort der Reue warten die Anwesenden vergeblich. Nach monatelangen Voruntersuchungen und Wochen der Beweisführung war das folgende Urteil eindeutig. Jubel und Beifall, aber auch stille Erleichterung mischten sich in die Urteilsverkündung, in der das Gericht den Angeklagten in sämtlichen Anklagepunkten für schuldig befand und zu lebenslanger Haft verurteilte. Die ihm zur Last gelegten Tatkomplexe, die die Anklageschrift als Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufführte, bildeten die Grundlage des Urteils. Der Angeklagte sank in sich zusammen, wurde dann von Polizisten in seine Zelle im Gefängnis Montluc zurückgebracht, an den Ort seiner Verbrechen, dorthin, wo er als Gestapo-Offizier einst seine Opfer auf sadistische Weise gequält hatte. In Montluc hatte er Jean Moulin, die Galionsfigur der französischen Résistance, so brutal gefoltert, dass dieser kurz darauf starb. Hier hatte er Widerstandskämpfern Säure in den Harnleiter injiziert, ihnen Finger und Fußnägel ausgerissen oder sie in eine Wanne mit kochendem Wasser setzen lassen, während er selbst mit blutverschmierten Handschuhen auf dem Klavier Parlez-moi d'amour spielte. Und obwohl der Name Klaus Barbie bereits unmittelbar nach Kriegsende auf der Liste der gesuchten Kriegsverbrecher stand, sollte es über 40 Jahre dauern, ehe er an den Ort seiner Verbrechen zurückkehren musste. Dafür verantwortlich waren nicht nur eine schläfrige Justiz und etwaige Sorgen um außenpolitische Spannungen, es waren vor allem westliche Geheimdienste und Militärdiktatoren, die Barbie über Dekaden hinweg vor einer Strafverfolgung schützten. So hatten es die Vereinigten Staaten in Anbetracht der sich zuspitzenden Ost-West-Konfrontation seit Ende 1946 aufgegeben, mittlere Funktionseliten des NS-Regimes strafrechtlich zu verfolgen. Stattdessen bemühten sie sich zunehmend, deutsche Spezialisten für eigene Spionage und Geheimdienstoperationen anzuwerben. Getreu der Devise »My enemy's enemy is my friend«, »Der Feind meines Feindes ist mein Freund«, schreckten die USA auch nicht davor zurück, Kriegsverbrecher wie Barbie anzuheuern. So sammelte der ehemalige Gestapo-Offizier bis März 1951 als herausragende Quelle auf dem Gebiet der Spionageabwehr Informationen über kommunistische Parteien und Strukturen in der US-amerikanischen sowie in der französischen Besatzungszone. Nachdem die Franzosen umfangreiche Informationen über Barbies Agententätigkeiten für den US-Geheimdienst CIC zusammengetragen hatten, forderten sie immer nachdrücklicher dessen Auslieferung. Die Amerikaner waren hingegen nicht bereit, ihren Top-Agenten auszuliefern. In den ersten Jahren nach dem Krieg hegten sie ein enormes Misstrauen gegenüber der vermeintlich kommunistisch unterwanderten französischen Regierung. Darüber hinaus hatte ihr fragwürdiger Agent im Laufe von 4 Jahren umfangreiche Interna sammeln können. Als der Druck weiter stieg und die USA das diplomatische Tauziehen zu verlieren drohten, war klar, Barbie musste verschwinden. Im Dezember 1950 schien ein Ausweg aus der prekären Lage gefunden. Die Rattenlinie, eine streng geheime Fluchtroute, auf der gefährdete Agenten der USA die sicheren Häfen südamerikanischer Staaten erreichten. Um den Transfer Barbies auch garantieren zu können, kooperierte das CIC mit der im Herbst 1947 gegründeten CIA, mit höchsten Stellen des Vatikans sowie mit dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes. Dank dieses Netzwerkes dauerte es nicht lange, bis Familie Barbie, die sich von nun an Altmann nannte, entsprechende Papiere in Händen hielt, mit denen sie ihre Reise nach Südamerika antreten konnte. Nur wenige Wochen später, im April 1951, erreichten Klaus Barbie, Frau Regine, Tochter Ute und Sohn Klaus Jörg die bolivianische Stadt La Paz. Dort streifte der Kriegsverbrecher zunächst wie ein heruntergekommener Vagabund durch die Straßen und bettelte um Geld. Seine Orden und Rangabzeichen, die in Europa zum Indiz seiner Verbrechen geworden waren, ebneten ihm in Übersee jedoch bald den Weg zu einer erstaunlichen Nachkriegskarriere. Zunächst erhielt Altmann von den örtlichen Parteifunktionären die bolivianische Staatsbürgerschaft. Er entwickelte freundschaftliche Beziehungen zu dem rechtsorientierten Präsidenten René Barrientos, November 1964 bis Januar 1966 und August 1966 bis April 1969. Diese schützten ihn vor einer Strafverfolgung. Zwar hatten sich deutsche und französische Staatsanwaltschaften 1972 aufgrund der Ermittlungen der Eheleute Beate und Sergei Glasfeld wieder an den Fall Barbie erinnert, doch war dessen Position in Bolivien trotz seiner Enttarnung derart stabil, dass er den Entwicklungen gelassen entgegensehen konnte. Altmann hatte sich spätestens Mitte der 1960er Jahre als erfolgreicher Geschäftsmann fest etabliert. Während des Vietnamkrieges verkaufte er Unmengen von China-Rinde, dem Rohstoff für Chinin zur Behandlung von Malaria, an das deutsche Chemieunternehmen Böhringer Mannheim. Darüber hinaus hatte die bolivianische Regierung längst von Altmanns Geheimdienstfähigkeiten Gebrauch gemacht und ihn in regelmäßigen Abständen ins Hauptquartier der Armee gebeten, um vor Mitgliedern des Geheimdienstes Lehrstunden in den Bereichen Folter- und Verhörtechnik abzuhalten. Als im August 1971 die rechtsgerichtete Militärdiktatur unter Hugo Banzer, der regierte von 1971 bis 1978, durch einen Putsch das politische Ruder übernahm, stellte sich Altmann ganz in den Dienst des neuen Staatsoberhauptes. Als Vorsitzender der staatlichen Reederei und auf Basis eines 1966 ausgestellten Diplomatenpasses, der es ihm erlaubte, sich als wichtiger Staatsangestellter mit besonderen Reiseprivilegien weltweit im Namen des bolivianischen Staates zu bewegen, bereiste der NS-Täter Ende der 1960er Jahre Europa und die Küsten der USA. In diesen Zeitraum fallen auch seine Kontakte zum Bundesnachrichtendienst BND, der ihn für 6 Monate als Informanten anheuerte. Für 500 Mark lieferte Altmann von Mai bis Dezember 1966 Informationen über kommunistische Strukturen in Bolivien. Erst nachdem er eine nachrichtendienstliche Schulung in der Bundesrepublik mit Verweis auf das gegen ihn anhängige Ermittlungsverfahren verweigerte, trennte sich der BND von ihm. Zu groß war die Gefahr, dass die Verbindung den Dienst hätte diskreditieren können. Altmann blieb jedoch auch nach seiner Abschaltung indirekt mit dem BND verbunden. Dank seiner ausgezeichneten Beziehungen zu namhaften international agierenden Waffenhandelsunternehmen unterstützte er den westdeutschen Auslandsnachrichtendienst dabei, ausgemustertes Bundeswehrmaterial an südamerikanische Militärdiktaturen zu verkaufen und damit den Einfluss der Bundesrepublik in diesen Regionen zu festigen. Jene Beziehungen waren es letztlich auch, die 1980 zur Unterstützung des Kokainputsches von General Luis García Meza Tejada, der regierte 1980-81, beitragen sollten. Bereits am Vorabend des Putsches hatte Barbie als Bindeglied zwischen Militär und Kokainmafia gedient und sich um die Finanzierung des Putsches gekümmert. Am 17. Juli zogen Militärs schließlich auch dank der Unterstützung von Don Klaus mit Waffen europäischer und amerikanischer Fabrikate durch die Straßen von Santa Cruz. Im Hintergrund instruierte der ehemalige Gestapo-Offizier die von ihm ideologisch geschulten paramilitärischen Truppen bei ihrem blutigen Feldzug gegen die innenpolitische Opposition. Es dauerte weitere 2 Jahre, bis der 1982 vollzogene Regierungswechsel in Bolivien und die damit verbundene Rückkehr zu demokratischen Strukturen eine Auslieferung des Kriegsverbrechers ermöglichten. In einer Nacht- und Nebelaktion wurde Barbie nach Guyana überführt, dort verhaftet, nach Frankreich weitergeflogen und schließlich in Montluc inhaftiert. Während sich deutsche Diplomaten hinter verschlossenen Türen beglückwünschten, weil sie mit fadenscheinigen Argumenten hatten verhindern können, dass die heiße Fracht an die BRD ausgeliefert und dort vor Gericht gestellt wurde, plagten sich die Franzosen mit der Frage, inwieweit der bevorstehende Jahrhundertprozess die eigene Vergangenheitsbewältigung belasten könnte. Es stand einerseits zu befürchten, dass der Angeklagte mit seinen Aussagen das Ausmaß der französischen Kollaboration mit dem NS-Regime neu definieren und damit die Gräben zwischen Konservativen und Republikanern weiter vertiefen könnte. Andererseits schrieb die französische Presse dem bevorstehenden Gerichtsverfahren aber auch eine heilende Wirkung zu. Demnach sei der Barbie-Prozess eine herausragende Chance, nachfolgende Generationen über die Gefahren zu informieren, die von faschistischen Regimen ausgingen. Vor diesem Hintergrund wurde von dem französischen Premierminister Pierre Mauroy auch wiederholt der Verdacht entkräftet, Frankreich wolle sich an Barbie für die begangenen Verbrechen rächen. Vielmehr begründe sich der Prozess 40 Jahre nach Kriegsende mit der Motivation, Gerechtigkeit zu üben und mit dem Verfahren eine Art moralische Reparation für die Opfer und ihre Familien zu leisten. Mit diesen Befürchtungen, aber auch mit diesen ambitionierten Erwartungen, wurde der Prozess gegen Barbie im Mai 1987 eröffnet. Während sich der Angeklagte seit dem dritten Verhandlungstag weigerte, am Prozessgeschehen teilzunehmen, rückte Jacques Verger, sein Verteidiger, zunehmend in den Fokus. Dieser hatte sich aufgrund der Auswahl seiner namhaften Klienten bereits den Beinamen Maître Guillotine erworben. Getrieben von einem tiefsitzenden Bedürfnis nach Rampenlicht, hatte Verger in der Vergangenheit Aktivisten der algerischen Befreiungsfront vertreten und sollte sich später auch um die Verteidigung des serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic und des Terroristen Iljic Ramirez Sanchez Carlos bemühen. Die offensive Strategie des Anwalts war darauf ausgerichtet, das französische Volk auf die Anklagebank zu zerren. Im Fall Barbie bedeutete dies, die öffentliche Meinung zu entzweien, indem er den Mythos der Resistance antastete und seinen Finger in jene Wunde legte, die das mit Hitler-Deutschland zusammenarbeitende Vichy-Regime im kollektiven Gedächtnis der Franzosen hinterlassen hatte, die tiefe Wunde der Kollaboration. Die Strategie der Verteidigung scheiterte allerdings. Vergeblich bemühte sich Verger darum, die Verbrechen der deutschen Besatzer mit dem Agieren der Franzosen in Algerien und Indochina zu relativieren. Nicht zuletzt aufgrund der Provokationen der Verteidigung zeigte der Barbie-Prozess, wie unter einem Brennglas die französische Vergangenheitsbewältigung. Er diente im Nachhinein betrachtet als Ventil für eine breite öffentliche Diskussion. Darüber hinaus gilt der Prozess gegen Barbie noch heute als Meilenstein der strafrechtlichen Ahndung der in Frankreich begangenen NS-Verbrechen, auf dessen Basis im weiteren Verlauf die juristische Aufarbeitung der Fälle überlebender französischer Kollaborateure wieder aufgegriffen werden konnte. 4 Jahre nach der Urteilsverkündung, am 25. September 1991, erlag Klaus Barbie im Alter von 77 Jahren in Haft einem Krebsleiden. Seine Asche wurde in die Seine gestreut. Sie hörten Niemandsland, deutsche Geschichte. Lebenslang für den Schlächter von Lyon. Ich verlas den Artikel Lebenslang für den Schlächter von Lyon von Dr. Peter Hammerschmidt. Erschienen in der Zeitschrift Damals, Nummer 5 von 2017. Literatur. Peter Hammerschmidt, Deckname Adler, Klaus Barbie und die westlichen Geheimdienste, erschienen in Frankfurt am Main 2014. Peter Hammerschmidt wurde 1986 geboren. Er promovierte an der Johannes Gutenberg Universität Mainz über Klaus Barbie. Er arbeitet als Lehrer für Deutsch und Geschichte in Kontwig. Es geht nicht besser in der Welt. Heidische Mama, oi, weil wir bitter, wenn sie fällt. Oi, wie lichtig und schein ist ein Eis, wenn die Mama hieß du. Wie traurig finster Welt, wenn sie geht, wegzugehen. In Wasser, in Feuer, wollen sie gelaufen vor ihr Kind. Die Staaten sie teilen, das Wohlgewein die Gräste sind. Oh, wie glücklich und reich ist der Mensch, was hat. Als er scheine Matune, Geschenk von Gott. Noch ein Altitschke, Jiddische Mama, Mama, meine. Die meisten Menschen geben vor, für sich selbst auch, dass sie glücklich sind. Weil nämlich, wenn man unglücklich ist, dann ist man, im Englischen würde man sagen, eine Failure, dann ist man ein Misserfolg. So muss man also die Maske des Zufriedenseins, des Glücklichseins tragen, denn sonst verliert man den Kredit auf dem Markt. Dann ist man ja kein normaler Mensch, kein tüchtiger Mensch. Aber Sie müssen sich doch nur die Menschen ansehen. Braucht man ja nur zu sehen, wie hinter der Maske eine Unruhe, Gereiztheit, Ärger, Depressionen, Schlaflosigkeit, Unglücklichsein, das, was die Franzosen genannt haben, die Malaise, liegt. Man hat ja schon am Beginn des Jahrhunderts von der Malaise du siècle gesprochen. Das, was Freud genannt hat, das Unbehagen in der Kultur. Aber es ist gar nicht das Unbehagen in der Kultur, es ist das Unbehagen in der bürgerlichen Gesellschaft, die den Menschen zum Arbeitstier macht und alles, was wichtig ist, die Fähigkeit zu lieben, für sich und für andere da zu sein, zu denken, nicht ein Instrument zu sein für die Wirtschaft, sondern der Zweck alles wirtschaftlichen Geschehens, das macht eben die Menschen so, wie sie sind. Und ich glaube, es ist eine allgemeine Fiktion, die Menschen miteinander teilen, dass der moderne Mensch glücklich sei. Aber diese Beobachtung, die habe nicht nur ich gemacht, das können Sie also einer ganzen Reihe von Leuten finden. Und man braucht nur selbst die Augen aufzumachen und sich nicht vom Schein trügen zu lassen. Nun, ich glaube, sehr viele Dinge sind heute verdrängt. Einmal und vielleicht in erster Linie unser Missbehagen, um ein freudsches Wort zu gebrauchen, unser Missbehagen in der Kultur, dass wir eigentlich nicht glücklich sind, und zwar nicht glücklich sind,

verstehst du mich? Ich bin aufgewacht und hab gesehen, woher wir kommen, wohin wir gehen. Der lange Weg, der vor uns liegt, wird Schritt für Schritt ins Paradies. Ich hab lang gewartet und noch gedacht, Niemandsland Musik Neuvorstellung der Woche. Auf meinem Plattenteller dreht sich hier eine Scheibe. Nasty Matter heißt die Gruppe. Es handelt sich um drei junge Männer. Sie machen Musik, die laut Melodie und Rhythmus kraftvoll und dreckig klingt. Nasty Matter erklären der Bourgeoisie den Krieg und spielen Punkrock für die Arbeiterklasse. Um klare Worte sind Nasty Matter nicht verlegen. Das Trio spielt Hardcore-Punk mit Thrash-Einschlag und macht Gunn & Hill aus seiner proletarischen Gesinnung. Nun legen die Thüringer ihr erstes Album vor. Wir bleiben Feinde ist der Titel. 11 wütende Songs, die Klartext gegen Krieg, Faschismus und Ausbeutung reden, aber auch von ihrem Leben in der Arbeiterklasse und dem Kampf gegen Verdummung und Unterdrückung erzählen. Melodie und Rhythmus sprach mit der Band über ihre Feindschaften und angepasste Punkbands. Sie antwortet als Kollektiv. Wir bleiben Feinde. Der Albumtitel klingt nach Kampfansage. Wem erklären Sie die Feindschaft? Ja, Kampfansage ist das richtige Wort dafür, denn gekämpft wird viel zu wenig und das ist es, was unsere Feinde wollen. Damit meinen wir die, die uns erzählen, dass alle 4 Jahre ein Kreuzchen zu setzen der Weg zur Verbesserung unserer Lage ist und deren stumpfsinnige Kultur uns einlullen soll. Das sind die Vertreter der Parlamentsparteien, die NATO-Versteher. Denn das Establishment hat für uns außer Kälte nichts übrig. Darum sagen wir, der Kampf ist die wärmste Jacke, die eigene Sache in die eigene Hand. Die Platte soll ein Statement sein gegen die Bourgeoisie und deren Politik, aber auch gegen ihre apathische Kultur und den Konformismus der linken Subkultur. Songs wie Tod der Subkultur oder Neue Wege sparen in der Tat nicht mit Kritik an deren Angepasstheit. Was muss sich ändern? Wir zählen uns zur Punk- und Skinhead-Szene. Aber was deren Mainstream als Rebellion versteht, hat mit Auflehnung nichts zu tun. Wenn OHL gegen den Islam schießen, Rotz- und Wasserlieder wie dicke Titten Kartoffelsalat anstimmen und Volkssturm in den Albumcharts landen können, dann ist Essig mit Widerstand. Die Szene muss sich wieder ihrer Wurzeln bewusst werden und die liegen in der Arbeiterklasse. Darum wollen wir von dem Leben dieser Klasse erzählen, zu der wir selbst gehören, und in die Offensive gehen gegen Faschismus, Militaristen und Ausbeuter. Wir brauchen Kampflieder, keine Schlager. Und die müssen authentisch, von der Straße, kraftvoll und dreckig sein. Kein Deutschrock im Punkpelz. Das Leben der Arbeiterklasse thematisieren, was heißt das für Sie? Ihr Album enthält ja nicht allein politische, sondern auch persönliche Songs. Das heißt, auch die eigene Lage politisch zu beschreiben und dabei kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das heißt, Ross und Reiter zu nennen und anzuklagen, es aber nicht dabei zu belassen. Der sozialen Frage muss die Handlungsaufforderung folgen, den Worten die Tat. Wir haben Wut im Wanst und der werden wir nicht gerecht, wenn wir am Lagerfeuer Schnulzen von Freiheit singen. Wir wollen herausschreien, was in uns brennt. Denn wir bleiben Feinde! Nasty Matter, wir bleiben Feinde, ohne Label. 11 Songs, kraftvoll und dreckig. Punkrock vom Gröbsten. Noch ein Lied der Gruppe Nasty Matter von ihrem Album Wir bleiben Feinde, Tod der Subkultur. Mit dem Arsch auf der Couch, die Deutsche in der Tasche, sind sie laut schreiben, die Lieder von der Straße. An der Seite Subkultur so super und bequem. Doch bei uns seit euch seit langem keiner mehr gesehen, das Weiche wie ein Sicherpist. Doch die Hippies sind auf deiner Tentheitstage und tun schon nicht mehr Mut, denn Gottes Haar. Krawall, Brüder und Kampf ist alles für die Deponie. Ecke, alle längst an Deutschland sind wild. Wir wollen die Hier spricht die katholische Kirche. Unser Beistuhl ist vorübergehend nicht besetzt. Kommen wir zu unserem Katastrophenblock und den kommentierten Meldungen vom heutigen Samstag, dem 22. Juli 2017. Das alles beherrschende Thema der letzten Tage ist natürlich der G20-Gipfel oder wie Wiglaf Droste sagt, Kipferl in Hamburg. Beginnen wir auch gleich mit einem Kommentar dieses Scherzboldes Wiglaf Droste, scharfzüngiger Journalist, Buchautor, Politclown zum Teil auch, der sagt folgendes: No pasaran heißt nicht kein Parmesan. Beim G20-Kipferl in Hamburg, so führt Wiglaf Droste aus, ging es nicht um globale Lösungen, für was auch immer. Es ging um die primitive Demonstration von Macht und um sehr viel Geld. Das fängt in Hamburg selbst an. Die Stadt soll saniert, also ausgewrungen werden. Die Bevölkerung wird ausgetauscht. Wenig Geld raus, viel Geld herein. Bitte. Die Schanze, früher ein sogenannter Schmuddelbezirk, ist längst hip, schick und teuer. Das ist nicht das alte Hamburger Geld, sondern die junge IT-Kohle, komplett sozialgewissenfrei und geil auf sich selbst. Was ist die rote Flora heute wert? Und was muss man tun, um sich die und den Rest des Viertels unter die polierten Nägel zu reißen? Gegner der asozialen Wohnungspolitik denunzieren und kriminalisieren, den sowieso schon Hasenfüßigen noch mehr Angst einjagen und sogar einen rechten Sozi-Bürgermeister von geringem politischen Verstand schlachten. Und er ist blöd genug, um Entschuldigung zu betteln, was als Geständnis gewertet wird. Nazis, AfD etc. sind fein raus. Die Gefahr in Deutschland kommt von links. Wir haben es doch immer gewusst und gesagt. Gebaut wird eine Welt funktionierender Roboter ohne sozialen Zusammenhalt. Unter den Linksaktivisten gibt es, ich habe das selbst erlebt, Spinner, die kein bisschen harmlos sind, richtig mieses Volk. Zwille sein Milieu eben, aber doch weit weniger als unter den Sicherheitsfetischisten. No pasaran heißt nicht kein Parmesan. Da unsere juvenilen Hormonbäumchen Wissen als eine Last empfinden, das sie von unbedachten Taten abhält, müssen wir auf unsere alten, aber klügeren Tage nochmal ran. Bequem wird es nicht, aber die Befreiung von Fremdbestimmtheit und Ohnmacht macht auch gute Laune. Wiglaf Droste, 15.07.2017. Der Artikel erschien im Feuilleton am 15.07.2017 in der Jungen Welt. Schukai, Werbung aktuell. Wir hören jetzt ein Interview, das der linken Politiker Jan von Aken der ARD gegeben hat, anlässlich der Ausschreitungen der Krawalle und der Polizeigewalt auf der großen G20-Demo Welcome to Hell in Hamburg. Von Aken war übrigens Mitorganisator dieser Demo. Schönen guten Morgen, Herr von Aken. Einen schönen guten Morgen. Ich habe Sie am Donnerstag im Fernsehen gesehen nach einer Demo. Sie waren auf der Demonstration Welcome to Hell. Die wurde dann nachher von der Polizei aufgelöst. Und da haben Sie gesagt, dass die Polizei viel zu hart und viel zu schnell vorgegangen ist. Würden Sie bei dieser Aussage bleiben, nach dem, was dann in den folgenden Tagen passiert ist? Ja, weil das, glaube ich, zwei verschiedene Dinge sind. Donnerstagabend, da waren sich, glaube ich, auch alle anwesenden Journalisten einig. Das war völlig unnötig, von der Polizei da reinzugehen. Diese Demonstration war aufgestoppt worden, weil vorne 500-600 Leute sich vermummt hatten. Die Polizei hat sie aufgefordert und daraufhin haben tatsächlich fast alle in dem Block die Vermummung abgelegt. Und da sind wir uns eigentlich alle einig, die Hamburger Journalisten, ich und viele andere. In dem Moment hätte man diese Demonstration lieber ziehen lassen sollen, anstatt da unnötig reinzuhören. Also die Eskalation am Donnerstagabend ging von der Polizei aus. Das hat mit den Krawallen vom Freitag und Samstag, glaube ich, wenig zu tun. Aber die Einigkeit, finde ich, ist auch mit der Bewertung dieser Lage am Donnerstag nicht so ganz eins. Wir zeigen Ihnen mal Bilder, die Sie ja wahrscheinlich auch dann erlebt haben. Also es ging ja nicht nur um die Vermummung, sondern es ging ja dann auch um die Attacke gegenüber von Polizisten. Und dann hat die Polizei ja gesagt, wir wollen deeskalieren und wollen, dass weiter demonstriert werden kann auf der einen Seite. Und der schwarze Block sollte dann separiert sein. Was ist dagegen zu sagen, dass Sie sogar sagen, wir lösen nicht auf, sondern wir geben den anderen die Chance, Meinungsfreiheit weiter auszuüben? Wissen Sie, ich stand direkt daneben in der Situation. Ich habe das durchgezählt, da war vielleicht noch 10% im schwarzen Block vermummt. Und warum wollen Sie den schwarzen Block von den Restdemonstranten trennen, wenn die sich genauso an die Regeln halten, die Vermummung ablegen? Was soll das denn in der Situation? Und Steine geflogen oder Flaschen geflogen, die sind von den Zuschauern oben am Rand. Ich selbst stand, wie gesagt, direkt daneben. Aus dieser Demonstration ist da gar nichts passiert. Erst als dann massiv mit Wasserwerfer, Schlagstock, richtig brutal die Leute an die Wand gedrückt wurden. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob hier vielleicht der Inszenator Grote genau die Bilder erzeugen wollte, die er ja wochenlang an die Wand gemalt hat und damit dann diese ganzen Demonstrationsverbote, die Campverbote, die Übernachtungsverbote gerechtfertigt hat. Also das war unnötig. Warum sollte er das wollen, so ein Bild von Hamburg um die Welt gehen zu lassen? Naja, er muss das ja irgendwie begründen, warum Jugendliche, die in die Stadt kommen wollten, um für eine globale Gerechtigkeit zu demonstrieren, für eine friedliche Welt zu demonstrieren, warum die nicht mal übernachten dürfen. Es gab ein 38 Quadratkilometer großes Demonstrationsverbot. Das heißt, die Stadt hat ja alles getan, um die Proteste in irgendeiner Form klein zu halten, zu kriminalisieren. Und irgendwann muss er das natürlich der Öffentlichkeit gegenüber rechtfertigen. Das heißt, er brauchte diese Bilder vom Donnerstagabend, die hat er leider bekommen. Die Proteste sind aber auch zum Teil ja sehr groß genehmigt worden, zum Teil ganz, ganz friedlich. Zehntausende waren auf den Straßen, durften so nah an den Politikern demonstrieren wie nirgendwo. In München waren sie viel weiter weg. Damals in Heiligendamm waren sie, in Rostock viel weiter weg. Und in Hamburg hatten sie die Möglichkeit, so nah wie möglich zu demonstrieren. Das ist die eine Seite. Und dann das andere, was Sie auch gesagt haben am Wochenende, dann diese Ausschreitungen, die von der Gewalt ja auch alle überrascht haben. Ja, also diese große Demonstration am Samstag, die haben wir mit einem ganz breiten Bündnis organisiert. Da waren 76.000 Menschen handgezählt aus der gesamten Bundesrepublik, ich glaube aus ganz vielen verschiedenen Bereichen dieser Gesellschaft. Auch der Schwarze Block war mit dabei und es hat funktioniert. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass es tatsächlich funktioniert, irgendwie mit so vielen Leuten irgendwie eine schöne, fröhliche, bunte Demonstration hinzubekommen. Warum demonstrieren Sie gleichzeitig mit dem Schwarzen Block? Obwohl aus dem Schwarzen Block so viele Sachen passiert sind, von denen auch die Linke sagt, das hat nichts mehr mit Protest zu tun. Ich glaube, Sie müssen unterscheiden zwischen einem organisierten Schwarzen Block, der diese Demonstration mit vorbereitet hat. An diesem Samstag ist überhaupt gar nichts vom Schwarzen Block ausgegangen. Und das andere sind die Krawallmacher vom Freitag. Das hat doch mit Politik nichts zu tun. Das war völlig sinnentleerte Politik. Am Samstag haben wir alle gemeinsam für eine Globalisierung, aber eine gerechte Globalisierung demonstriert. Wir haben gegen den Klimawandel demonstriert und viele, viele andere Themen wurden aufgegriffen. Und es ist doch toll, dass trotz dieser ganzen Gewaltexzesse, dieser Verbote, aber auch dieser Kriminalisierung durch den Innensenator am Ende viele gesagt haben, jetzt erst recht, wir demonstrieren auch für unser Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Und 76.000 ist einfach gigantisch. Aber Herr von Acken, hat nicht vieles in der Linken auch ein Problem mit einer Distanzierung gehabt? Also dass man sich eben nicht von den Krawallmachern ordentlich distanziert hat, nicht Platz gemacht und gesagt hat, wir demonstrieren da und die Gewalt. Täter bleiben bitte außen vor. Ja, ich glaube, da muss man nicht alles glauben, was in der Zeitung steht. Ich habe diese Demonstration ja im November schon angemeldet und von Anfang an haben wir alle in dem Bündnis gesagt, auf dieser Demonstration wird es von uns keine Eskalation geben, von uns wird nichts ausgehen und es können alle Menschen kommen, auch mit Rollstuhl und mit Kinderwagen. Und genauso war es am Ende, es waren viele Rollstuhlfahrer und Kinderwagen auf der Demonstration. Es klappt. Wenn man es ordentlich vorbereitet, klappt es. Und wenn die Polizei sich zurückhält, anders als am Donnerstag, hat diese Polizei am Samstag weitestgehend auch die eskaliert und dann sieht man, es geht. Sagt Jan van Aken, Mitorganisator von friedlichen Demonstrationen in Hamburg. Dankeschön für Ihre Analyse dessen, was in Hamburg rund um den G20-Gipfel passiert ist. Vieles gibt es nun zu beleuchten, zu kommentieren und zu analysieren, was auf dieser Demo bzw. auf diesen Demos und an diesem Krawallwochenende und diesem Polizeigewaltwochenende in Hamburg anlässlich des G20-Gipfels geschah. Wer diese Ereignisse kennt und vielleicht früher in seinem Leben mal auf gewalttätigen Demonstrationen dabei war, der kann sich ein Bild machen von dem Chaos, das plötzlich erzeugt werden kann durch Reinknüppeln in die Menge, durch anonyme Steinwürfe aus der Menge, dann durch Zerschlagen von Schaufensterscheiben und so weiter und so weiter. Irgendwann ist die Situation außer Kontrolle und dann passiert halt, was passiert. Die Nachbehandlung ist dann aber immer eine Frage der Propaganda und des die Sachen ins rechte Licht für sich, seine Sache und seine Partei rückens. Bundeskriminalamt um ihre Aufmerksamkeit. Eine Sache, die man jedenfalls den Behörden vorwerfen muss, von den Demonstranten sprechen wir erstmal nicht, ist, dass sie Propagandapolitik und nicht Informationspolitik betreibt. Diese Politik der Propaganda des Kriminalisierens und des Lügens ist leider oder zum Glück, je nachdem wie man es nimmt, so dünn und offenkundig, dass es selbst der etablierten Presse natürlich manchmal auch die Schamesröte ins Gesicht treibt. Der Spiegel kommt mit folgender Meldung. Polizei und Gewalt beim G20-Gipfel. Polizei gab zu hohe Verletztenzahl an. Nur halb so viele Beamte wurden in Hamburg verletzt, wie von der Polizei behauptet. In 35 Fällen wird gegen Polizisten ermittelt, meist wegen Körperverletzung. Auch die Taz kommt hier mit einem sehr interessanten Artikel über das gleiche Thema. Auch bringt die Taz ein Foto mit einem sehr ironischen Kommentar zur Sache. Ruhen Sie sich nur aus oder gelten Sie schon als verletzt? Man sieht da ein Rudel von Kampftruppenpolizisten, die lungern auf der Straße irgendwo in einem Park herum, sitzen da zum Teil und dazu gibt es eben diese ironische Bemerkung. Nach den Ausschreitungen und groß angelegten Polizeieinsätzen am Rande des Hamburger G20-Gipfel ermitteln die Behörden in bislang 35 Fällen gegen Polizisten. 27 Verfahren würden wegen Körperverletzung im Amt geführt. Das erklärte die Innenbehörde der Hansestadt am Freitag. Unterdessen zeigte eine Analyse von BuzzFeed, dass nur halb so viele Beamte bei den Protesten verletzt wurden, wie bisher behauptet. Nach Angaben der Hamburger Innenbehörde wurden 7 der bislang anhängigen Verfahren gegen Polizisten von Amts wegen eingeleitet, darunter 4 wegen Körperverletzung im Amt. Erfahrungsgemäß werde die Zahl der Verfahren in den folgenden Tagen noch steigen. Unabhängig davon lagen dem Verwaltungsgericht der Hansestadt 2 Klagen von Betroffenen gegen Ingewahrsamnahmen im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel vor. Nach Angaben einer Sprecherin handelte es sich dabei aber nur um erste Rückmeldungen. Eine systematische Erfassung aller Verfahren mit G20-Bezug lag demnach nicht vor. Rund um den zweitägigen Gipfel der Staats- und Regierungschefs der 20 großen Industrie- und Schwellenländer in Hamburg hatte es in der vergangenen Woche trotz des Einsatzes von rund 20.000 Beamten schwere Krawalle sowie Blockadeaktionen von Demonstranten gegeben. Wie viele Protestierende verletzt wurden, ist unbekannt. Von der Polizei hieß es zunächst, 476 Beamte seien bei den Protesten verletzt worden. Wie BuzzFeed mit Bezug auf das bayerische Innenministerium und weitere Polizeibehörden berichtet, waren diese jedoch in der erweiterten Einsatzphase, also zwischen dem 22. Juni und dem 10. Juli verletzt worden und erkrankt. Während des Gipfels und an den Protesttagen wurden 231 verletzt, also weniger als die Hälfte. Mehr als 95% aller Polizisten konnten nach Behandlung vor Ort weiterarbeiten. Nur 21 der 476 waren auch am Folgetag nicht einsatztauglich. Das berichtet die Taz. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Bringen wir jetzt die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Offenbar deutsche Anhängerinnen der IS-Terrormiliz im Irak gefasst. Wie die Zeitung Die Welt und ein irakischer Offizier berichten, soll es sich um 5 deutsche Frauen handeln. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Dresden wird ihre Identität noch geprüft. Türkisches Gericht ordnet Untersuchungshaft für 6 Aktivisten an. Zu den Inhaftierten zählt ein Deutscher und auch die Direktorin von Amnesty International in der Türkei, İdil Eser, wie die Menschenrechtsorganisation berichtet. Bundesregierung unterstützt Klage des inhaftierten Journalisten Yücel gegen die Türkei. Eine Stellungnahme soll Yücel in seinem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte helfen, berichtet die Welt. Reform des US-Gesundheitssystems vor dem Aus. Am Abend erklärten 2 weitere republikanische Senatoren, gegen das von US-Präsident Trump geplante Vorhaben zu stimmen. Damit verfügen die Republikaner nicht mehr über die nötige Mehrheit. Schwere Waldbrände in Kroatien. An der Adriaküste sind mehrere Vororte der Stadt Split betroffen. Ein Einkaufszentrum wurde evakuiert. Mehrere Häuser fingen Feuer, Autos brannten aus. Hunderte Feuerwehrleute und Soldaten sind im Einsatz. Das Wetter, anfangs teilweise dichtere Wolken, sonst freundlich mit viel Sonne. Im Süden vor allem im Bergland einzelne Wärmegewitter, Höchstwerte 20 bis 33 Grad. Das Massenmedium macht. Niemandsland. Radio Contrabanda FM 91.4 de Barcelona. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Bleiben wir noch eine Weile beim G20-Gipfel. Prügel für die Pressefreiheit überschreibt Herr André Scheer seinen Artikel vom 13.07.2017 erschienen in der Jungen Welt. Pfefferspray, Schläge, Entzug der Akkreditierung. In Hamburg waren Journalisten nicht gern gesehen. Die Einschüchterung hatte Erfolg. Unisono empören sich die meisten Menschen nach dem G20-Gipfel in Hamburg über die Gewalt der Linksextremisten und breiten sich über den heldenhaften Einsatz der Polizei aus. Die habe, so der erste Bürgermeister Olaf Scholz, alles richtig gemacht. Bei Welt Online behauptete man am Sonntag, Bürger überhäuften Polizeikräfte mit Liebe und Dankbarkeit, während Bild auf der Titelseite zur Menschenjagd aufruft. Im Laufe der vergangenen Woche hatte sich das vor allem in den Medien der Hansestadt noch anders angehört. Nicht nur Junge Welt und andere linke und progressive Redaktionen, sondern auch das Boulevardblatt Hamburger Morgenpost oder der Deutschlandfunk und andere berichteten über rechtswidrige Polizeiaktionen gegen friedliche Camps und Demonstrationen. So kommentierte Volker Steinhoff am 5. Juli auf der Homepage des NDR-Magazins Panorama, es falle, Zitat, zurzeit wirklich schwer, nicht an eine Verschwörung zu glauben, einen geheimen Plan der Hamburger Polizei, um die Stadt in rauchende Trümmer zu verwandeln. Nach der gewaltsamen Auflösung der autonomen Demonstration Welcome to Hell kommentierte Bild-Chefreporter Frank Schneider am 6. Juli auf Twitter, Zitat, Polizei geht bei Ausschreitungen der Welcome to Hell auch aggressiv gegen Journalisten vor. Völlige Eskalation. Einen Tag später twitterte er, bayerische Einsatzkräfte drehen am Rande der Schanzenräumung komplett durch, greifen Unbeteiligte und Reporter gezielt an. Der freie Journalist Flo Smith, der nach eigenen Angaben für den britischen Sender ITN News über den G20-Gipfel berichtete, schrieb in der Internetpostille HuffPost, Zitat, auf dem G20-Gipfel in Hamburg gerät gerade etwas außer Kontrolle. Mein Team und ich wurden gerade erst von Polizisten mit Pfefferspray bedroht und angegriffen. Der Fotograf Erik Marquardt twitterte, habe Polizist meine Presseakkreditierung gezeigt. Er sagte, ist mir scheißegal, verpiss dich hier. Dann trat er zu. Pikant, Marquardt ist Kandidat der Berliner Grünen bei der Bundestagswahl. In Hamburg regieren seine Parteifreunde mit. Für Aufregung sorgte auch, dass ordnungsgemäß akkreditierten Journalisten die Zulassung für den Gipfel entzogen wurde, ohne offizielle Begründung. Zu den Betroffenen gehörten mehrere Kollegen, die auch für Junge Welt arbeiten. So wurde dem Fotografen Willi Effenberger beim Betreten des Pressezentrums in den Messehallen von einem Beamten der Ausweis abgenommen. Auf Nachfrage von Junge Welt hatte das Bundeskriminalamt BKA am vergangenen Freitag jede Verantwortung dafür zurückgewiesen. Das war offenbar gelogen. Denn dem Fotografen Raphael Heikster, der für den Bremer Weser-Kurier tätig ist, wurde einem Bericht der ARD-Tagesschau vom Dienstag zufolge mitgeteilt, Zitat, dass dem Bundeskriminalamt Informationen zu ihrer Person vorlegen, die zum Entzug der Akkreditierung geführt hätten. Inzwischen bestätigte auch Regierungssprecher Steffen Seibert, dass deutsche Sicherheitsbehörden für das Vorgehen gegen die Journalisten verantwortlich sind und wollte damit Spekulationen entgegentreten, dass ausländische Geheimdienste Einfluss auf die Akkreditierungspraxis genommen hätten. So waren zwei Betroffene, der auch für Junge Welt tätige Fotograf Björn Kietzmann und ein Kollege von Spiegel Online, im Oktober 2014 in der Türkei festgenommen worden, als sie über Gefechte um die syrische Grenzstadt Kobani berichtet hatten. Nach wie vor gibt es keine Aufklärung dafür, welche Bedenken gegen die Journalisten vorliegen und warum diese dann nicht schon bei der Sicherheitsüberprüfung im Vorfeld der eigentlichen Akkreditierung zu deren Ausschluss geführt haben. Das Personal an den Zugängen zum Medienzentrum hatte eine Liste mit den Namen von mindestens 32 Personen erhalten, denen der Zutritt verweigert werden sollte. Nach Angaben der Bundesregierung traf das 9 Korrespondenten und Pressefotografen. 23 weitere auf der schwarzen Liste aufgeführte Journalisten seien nicht am Zentrum erschienen. Wie die ARD am Dienstag berichtete, gingen diejenigen Polizisten, die ankommende Journalisten überprüften, sehr locker mit der brisanten Liste um. Die Namen seien gut einsehbar gewesen. Der öffentlich-rechtliche Sender geht zudem davon aus, dass die Liste insgesamt 80 Namen umfasst habe und damit deutlich länger gewesen sei als von der Regierung eingeräumt. Das Vorgehen des Bundespresseamts und der Polizei am Medienzentrum ist aus mehreren Gründen skandalös und rechtswidrig. dass Listen in mehrfacher Ausführung kursierten und offenbar einsehbar waren, auf denen die Namen von Journalistinnen und Journalisten standen, denen die Akkreditierung entzogen wurde, verstößt gegen das informationelle Selbstbestimmungsrecht und die allgemeinen Persönlichkeitsrechte der Betroffenen, kritisierte am Mittwoch die Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Journalistinnen und Journalistenunion, DJU, in Verdi, Cornelia Haas. Aus der christlichen Religion ein so sanftes Ruhekissen zu machen. Ja, lieber Herr, alles ist Gnade. Dir bleibt unverdammt. Frau Buschmann, eine... Und zum Schluss noch zwei Meldungen. Zum einen möchte ich noch aus einem Artikel der Taz zitieren, unter der Überschrift Stunde der Chaoten. Und dann unbedingt noch die gruselige Hetzkampagne der Bild-Zeitung erwähnen. Die Taz schreibt, die Stunde der Diskurschaoten. Die Ausschreitungen waren gefährlich, überflüssig und idiotisch. Aber eines waren sie mit Sicherheit nicht. So schlimm wie rechter Terror. Es funktioniert jedes Mal. Es knallt nach einer Demo und alle Maßstäbe verrutschen, und zwar restlos. Das Chaos, das die Randalierer mit ihren brennenden Barrikaden anrichten, es beherrscht nicht nur die Straße, sondern befällt auch die Köpfe und von da aus die Kommentarspalten, Talkshows, Parlamentsdebatten und Redaktionen. Die Bilder aus Hamburg waren, wie Bilder von Ausschreitungen sind, dramatisch, beängstigend, spektakulär. Wer sie aus der Ferne sieht, denkt an Bürgerkrieg. Tatsächlich spielte sich die von maximal 500 Beteiligten betriebene Randale im Wesentlichen an einer einzigen Ecke über eine etwa 400 Meter lange Straße ab. Direkt daneben saßen Hunderte völlig ungerührt in den Cafés und Bars. Das angeblich komplett dem Mob überlassene und von diesem in Schutt und Asche gelegte Hamburg sah an genau dieser Stelle am nächsten Tag aus, als ob nichts geschehen wäre. Und zwar schon bevor der als G20-Helden gefeierte Bürgerputztrupp mit Besen und Anti-Graffiti-Schaum am Sonntag anrückte. Die Ausschreitungen am Freitag waren völlig idiotisch, brutal, überflüssig, gefährlich. Eins waren sie unter Garantie nicht, so schlimm wie Terror von Rechtsextremen und Islamisten. Das war Kanzleramtsminister Alexander Altmaier dazu eingefallen. Der Mann bekleidet eines der wichtigsten Ämter in diesem Staat mit seiner Geschichte des NSU und den islamistischen Anschlägen mit vielen Toten der vergangenen Zeit. SPD-Chef Martin Schulz spricht von Mordbrennern, Weltjournalist Ulf Poschardt von Faschisten. Nach den Ausschreitungen schlägt die Stunde der Diskurschaoten. Jan Fleischhauer vom Spiegel schreibt, wer am Samstag gegen G20 auf die Straße geht, solidarisiert sich mit dem Mob. So hätte er es gern. Am Samstag waren 76.000 Menschen, die meisten mit redlichen Anliegen, unterwegs. Es flog kein Stein, keine Flasche, doch sie alle und auch die, die Sitzblockaden organisierten und dabei niemandem ein Haar krümmten, werden in Haft genommen. Von der Katharsis, die nun kommen müsse, ist die Rede. Am Montag war dazu etwa zu hören, die Linke habe 2001 in Genua Glück gehabt, dass der Demonstrant Carlo Giuliano erschossen wurde. So sei sie als moralischer Sieger aus der Auseinandersetzung hervorgegangen und habe sich die Gewaltdiskussion ersparen können. In Hamburg aber habe die Polizei besser agiert, also niemanden erschossen. Jetzt ist die Linke der moralische Verlierer und müsse die eigenen Reihen säubern und so weiter und so weiter. Und wehe, jemand wagt es, noch etwas anderes sagen zu wollen. Die ARD meldete zwei Tage nach dem Gipfelwochenende Folgendes. Bild sucht G20-Randalierer. Fahndungsaufrufe sind Aufgabe der Polizei. Es geht um Menschenjagd in der Bild-Zeitung. Nach dem G20-Gipfel beginnt die rechtliche Aufarbeitung. Die Bild veröffentlichte dazu Fotos von Personen, denen sie Straftaten zuschreibt. Experten zufolge ist das rechtswidrig. Der Presserat prüft Beschwerden. Im Rahmen des G20-Gipfels hat Hamburg Randale und Krawalle erlebt, wie wohl nie zuvor. Die Polizei verzeichnete nach der Veranstaltung mit rund 20.000 eingesetzten Beamten mehr als 470 Verletzte. 186 Personen wurden vorläufig festgenommen, mehr als 220 Personen in Gewahrsam genommen. Um Straftaten nach dem Gipfel aufklären und die Täter verfolgen zu können, hat die Polizei Hamburg ein Upload-Portal eingerichtet. Dazu können Originalaufnahmen von Fotos und Videos hochgeladen werden, die vermeintliche Rechtsverstöße dokumentieren. Bild veröffentlicht hier Fotos von Randalierern. Die Bild sieht sich bei der Strafverfolgung augenscheinlich auch journalistisch in der Pflicht. Unter der Überschrift »Gesucht! Wer kennt diese G20-Verbrecher?« veröffentlichte das Blatt sowohl in der Printausgabe als auch online mehrere Fotos von vermeintlichen Straftaten während des Gipfels. Die Fotos zeigen Gesichter von insgesamt 18 Personen, die augenscheinlich an Krawallen und Plünderungen beteiligt waren. Die Gesichtspartie ist jeweils vergrößert, um die Wiedererkennung zu erleichtern. Von der Facebook-Seite der Bild wurde der Artikel in den ersten Stunden mehr als 8000 Mal geteilt. Im Text zwischen den Bildern werden die Abgebildeten schwer beschuldigt. Wer kann die Verbrecher identifizieren? Was geht in diesen Schwerkriminellen vor? Dabei nennt die Bild schwerwiegende Taten, die während des G20-Gipfels in Hamburg verübt wurden. Dass dafür aber nicht die auf den Fotos abgebildeten Personen verantwortlich sind, wird nicht gesagt. Lediglich in den Bildunterschriften finden sich Angaben, was den Personen auf den Fotos von der Bild angelastet wird. Achtung, nicht von der Polizei. Ein Mann im weißen T-Shirt wirft einen Stein, heißt es da. Volle Pulle Attacke, vom Wasserwerfer durchnässt, schleudert dieser Mann eine Bierflasche. Oder mit Pflastersteinen in den Händen zieht dieser Vermummte durch die Stadt. Unter dem Foto einer Frau ist zu lesen, der Wochenendeinklau, Wasser, Süßigkeiten und Kaugummis erbeutet die Frau. Weitere Recherchen oder Erkenntnisse zu den jeweiligen Vorfällen finden sich in dem Bericht der Bild nicht. Der Presserat hat mittlerweile Beschwerde gegen diese Bildkampagne eingereicht. Der Bildbericht wirft Fragen auf, beispielsweise ob damit gegen Regeln der Pressearbeit in Deutschland verstoßen werde. Diese Regeln sind im sogenannten Pressekodex zusammengefasst und werden vom Presserat überwacht. Darin festgeschrieben sind unter anderem der besondere Schutz der Persönlichkeit oder die Bedeutung der Unschuldsvermutung. Im vorliegenden Fall will der Presserat nun klären, ob es sich um Verstöße handelt. Es liegen bereits Beschwerden vor und man wolle sich der Sache im Rahmen des Beschwerdeverfahrens annehmen. Das sagt Edda Eick, Pressesprecherin des Presserats, auf Anfrage der ARD Faktenfeinde. Und hiermit endet offiziell der Niemandsland-Katastrophenblock vom heutigen Samstag, dem 22. Juli 2017. Wir haben nichts gemacht. Nichts gemacht. Und wir haben so. Ich bin friedlich hierher gekommen, aber ich habe da unten gesehen, wie Leute einfach förmlich angegriffen wurden von der Polizei, die da vorbeigelaufen sind. Den Sicherheitskräften, die hier in diesen Stunden ihren Dienst tun. Und das ist ein sehr harter Dienst und deshalb sind wir sehr dankbar. Das hat sie meines Erachtens nach heute Morgen auch schon wieder gemacht. Sie hat schon wieder Pfefferspray eingesetzt, sie hat schon wieder auf also, hat die Polizei ohne Ankündigung Zwangsmittel auch in Form des Wasserwerfers, den sie einsetzen. Der Hinweis an Unbeteiligte, distanzieren Sie sich immer noch deutlich von Straftätern. Ansonsten werden auch Sie durch polizeiliches Handeln in Mitleidenschaft gezogen. Y viva la radio contrabanda. Y viva Niemandsland. Well, I'm riding my life out steady and sure. Nothing more wretched than what I must endure. I'm drenched in the light that shines from the sun. I could stone you to death for the wrongs that you've done. Sooner or later, you'll make a mistake. I'll put you in a chain that you never would break. after day. They strip your useless hopes away. The more I take, the more I give. The more I die, the more I live. I got something in my pocket, make your eyeballs swim. I got dogs can tear ya limb from limb. I'm circling around the southern zone. I pay blood, but not my own. Low cards I would have got, but I'll play this hand whether I like it or not. I'm sworn to uphold the lies of God. You can't put me out in front of a fire squad. I've been out and around with the rowdy men, just like you, my handsome friend. My head so hard must be made of stone. I pay blood, but not my own. Another politician pumping out the piss. Another ragged beggar blowing you a kiss. You've got the same eyes that your mother does. If only you could prove who your father was. Someone must have slipped a drug in your wine. You gummed it down and you crossed the line. Man can't live by bread alone. I pay in blood, but not my own. Made it back home, nobody knows. Oh, how I survived so many blows. I've been to hell, what good did it do? You bastard, I'm supposed to respect you. I'll give you justice, I'll family you this. Show me your moral virtue first. And hear me holler, hear me move. I pay in blood, but not my own. You bit your lover in the bed. Come here, I'll break your lousy head. Our nation must be saved and freed. You've been accused of murder. How do you plead? This is how I spend my days. I came to bury, not to raise. I drink my fill and sleep alone. I pay in blood, but not my own. I'll pay in blood, but not in my own. Ich zahle mit Blut, aber nicht mit meinem eigenen. Bob Dylan. Der Song stammt von dem Album Tempest von 2012. Es ist ein böser, böser Abgesang auf die politischen und persönlichen Ziele im Leben. escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Letzte Viertelstunde im Niemandsland. Wie immer geht es da um Bücher und Kino. Zwei Buchvorstellungen habe ich heute für die Hörerinnen und Hörer. Und eine Serie. Kein Film diesmal, sondern, ja, mehr noch, eine ganze Serie. Das erste Buch heißt El Monarca de las Sombras, der Schattenmonarch oder Monarch der Schatten. Der Autor ist Javier Cercas und das Buch ist ganz neu, von 2017. Der Roman war übrigens eines der meisten verkauften Bücher des diesjährigen St. Jordi-Tages am 23. April. Das ist der Tag, wo die Katalaninnen und Katalanen traditionell Bücher kaufen und Rosen verschenken. El Monarca de las Sombras erzählt die Suche nach den Spuren eines Jungen, kaum 17 Jahre alt, der Manuel Mena heißt und sich 1936 nach dem Aufstand der rechten Generäle dem nationalen Lager anschließt. Er kämpft also auf Seiten der Franco-Armee in der Schlacht am Ebro, wo er fällt und danach offiziell zum Helden erklärt wird. Der Autor Javier Cercas geht der Geschichte dieses unbekannten Soldaten nach, der sein Großonkel war übrigens, und unternimmt eine Reise tief in die spanische Vergangenheit. In bekannter Manier bringt Javier Cercas den Lesern die Geschichte sehr nahe, befragt noch lebende Zeitzeugen, reist, zweifelt am Sinn seines Tuns, hinterfragt und gelangt zu faszinierenden Erkenntnissen über Krieg, menschliche Natur und historische Auswirkungen. Unangenehme Wahrheiten, schmerzhafte Erkenntnisse kommen ans Licht. So ist es nicht leicht zu wissen, dass die eigene Familie frankistisch war. Schon in seinem Roman Soldados de Salamina, Soldaten von Salamina von 2002, hat Cercas auf faszinierende Weise sein schriftstellerisches Können bewiesen, als es darum ging, das monströse Erbe der Franco-Diktatur und des unseligen Bürgerkrieges aus heutiger Sicht zu beleuchten. Ich weiß jetzt nicht, ob eine deutsche Übersetzung vorliegt. Wahrscheinlich wird die schon da sein oder sehr bald kommen. Javier Cercas, El Monarca de las Sombras, erschienen bei Random House 2017, 281 Seiten. Das zweite Buch handelt ebenfalls von einem Krieg, aber von einem ganz anderen, von einem noch grausameren und noch böseren Krieg als dem spanischen Bürgerkrieg. Im Frühling sterben heißt das Buch, der Autor ist Ralf Rothmann. Vielleicht zuerst ein paar Worte zum Autoren. Ralf Rothmann ist 1953 in Schleswig geboren. Aufgewachsen im Ruhrgebiet, lebt er heute in Berlin. Sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Heinrich-Böll-Preis 2005, dem Max-Frisch-Preis 2006, dem Walter-Hasenclever-Preis 2010, dem Friedrich-Hölderlin-Preis 2013 und dem Kunst- und Kulturpreis der Deutschen Katholiken 2014. Ja, werden Sie jetzt sagen, der muss ja gut sein. Und der Mann ist gut. Im Frühlingssterben ist die Geschichte von Walter Urban und Friedrich Fiete Karoli, zwei 17-jährigen Melkern aus Norddeutschland, die im Februar 1945 zwangsrekrutiert werden. Während man den einen als Fahrer in der Versorgungseinheit der Waffen-SS einsetzt, muss der andere Fiete an die Front. Dieser Fiete desertiert, wird gefasst und zum Tode verurteilt. Und Walter, dessen zynischer Vorgesetzter nicht mit sich reden lässt, steht plötzlich mit dem Karabiner im Anschlag vor seinem besten Freund. Das beste Buch, das ich in diesem Jahr gelesen habe, urteilt Herr Sebastian Hammelele aus dem Spiegel. Es gibt in der deutschen Gegenwartsliteratur keinen Vergleich für dieses Buch. Das sagt Andreas Kilp in der FAZ. Und auch ich sage, ein toll geschriebenes, interessantes, sehr erschütterndes Buch über den Zweiten Weltkrieg aus einer Perspektive, die man so noch nicht kannte. Aus der Perspektive eines Knaben, der soeben der Knabenzeit entwachsen ist und versucht, ein Mann zu werden. Ralf Rothmann, Im Frühling sterben, erschienen bei Suhrkamp. Der Roman hat 234 Seiten und kostet 19,95 €. Es gibt ungezählte Beispiele dafür, wie hässlich, kalt, erbarmungslos, menschenverachtend, profitorientiert, korrupt, neoliberal bzw. kapitalistisch Politik ist und sein kann. Und man neigt dann gerne dazu, ihre Vertreter als egoistische, rücksichtslose, ja oft psychopathische Kaste wahrzunehmen, die eine Volkswirtschaft, ein Sozialwesen, ein Land, ja die ganze Menschheit selbst immer mehr an den Rand des Abgrundes treibt. Dass all dies auch ganz anders gesehen werden kann und muss, zumindest im Staate Dänemark, dass in einem politischen Machtgefüge auch so etwas wie Sinn, Verstand, Ausgewogenheit, Interessensausgleich und guter Geist zu Hause sein können, diese Perspektive verdanken wir der dänischen Fernsehserie Borgen. Ich habe die erste Staffel angesehen und kann bis jetzt nur sagen, großartig, ein Muss für alle politisch Interessierten. Spricht Birgitte Nyborg von den Moderaten. Bitte. Danke. Ich danke Ihnen. Wir sind hier mittlerweile schon alle sehr professionell. Wir kennen die Fragen im Voraus. Sie sind mit den Journalisten abgesprochen. Wir erhalten jeden Das ist Tag wirklich nicht abgesprochen. Kathrine, das ist keine vorbereitete Rede. Das ist improvisiert, was sie da abfeuert. Und all das machen wir, um den richtigen Punkt zu treffen. Sicher steht mein Berater, mein Spin-Doktor, jetzt da draußen und bekreuzigt sich, weil ich mich nicht an meine Rede halte. Es beunruhigt ihn sicher auch, dass ich nicht das vorgesehene Kleid anhabe. Aber leider passt es mir nicht, weil ich in der letzten Zeit zu dick geworden bin. Die 2 Großaufnahme, das müssen wir in Großaufnahme das sage haben. Ich, weil ich wir brauchen das Kleid groß halten. Dass wir ab und zu wir selbst du bist auf 2. Borgen, gefährliche Seilschaften, Originaltitel einfach nur Borgen, ist eine dänische Fernsehserie. Der dänische Sender DR1 strahlte sie in 3 zehnteiligen Staffeln zwischen 2010 und 2013 aus. Im Mittelpunkt der Serie steht Brigitte Nyborg, dargestellt von Sietze Babette Knudsen, eine Politikerin der fiktiven moderaten Partei, die unerwartet zur ersten Premierministerin Dänemarks gewählt wird. Borgen, gefährliche Seilschaften, handelt von den Intrigen und Machtspielen in der Politik. Darüber hinaus ist der Einfluss der Presse als vierte Gewalt Teil der filmischen Erzählung. Die Serie beleuchtet auch das Privatleben der handelnden Personen, so auch Nyborgs Familienleben mit den beiden Kindern und ihrem Ehemann, der, wie zwischen ihnen vereinbart, seine Karriere zunächst für die seiner Frau zurückstellt. Die Situation wächst ihm jedoch mit der Zeit über den Kopf und er ist zunehmend unzufrieden. Es ist ein Mythos zu glauben, wir hätten alle die gleichen Möglichkeiten. In den letzten 7 Jahren ist die Kluft zwischen Arm und Reich in Dänemark immer größer geworden. unser Premierminister hier würde darauf sagen, jeder ist seines Glückes Schmied. Aber wer glaubt, das beste Mittel gegen soziale Ungerechtigkeit sei der freie Markt, der glaubt auch, dass große Autos den Treibhauseffekt verhindern. Das ist nicht richtig. Die Hauptfigur ist Brigitte Nyborg-Christensen. Sie ist die Vorsitzende der Moderatenpartei und erste Premierministerin Dänemarks. Weitere wichtige Personen sind ihre Tochter Laura Christensen, dann Philipp Christensen, der Ehemann von Brigitte Nyborg und Professor an der Kopenhagen Business School, dann Katrine Fönsmark, sie ist Journalistin bei TV1 und später Redakteurin bei der Zeitung Express, Thorsten Fries, der ist Chefredakteur der Nachrichtenredaktion von TV1, Kaspar Juhl, der Spin-Doktor von Brigitte Nyborg und Hanne Holm, ist vielleicht noch zu erwähnen, Journalistin bei TV1 und später Redakteurin bei der Zeitung Express. Es ist gut möglich, dass Worte wie Sozialismus oder Liberalismus und Solidarität die Welt von gestern beschreiben, aber nicht die von morgen. Die moderne Welt ist vielfältig. Und das muss unsere Demokratie auch sein. Eine Stimme morgen für die Moderaten ist eine Stimme für ein neues Dänemark. Danke. Danke, Birgitte. Eine wichtige Rolle spielen natürlich auch die Parteien. Da ist an erster Stelle die Moderaten, der Moderate Partei zu nennen. Das ist die Partei Brigitte Nyborgs. Die Moderaten beruhen auf der Radikale Venstre. Dann ist da die Arbeiterpartei, die ist so eine Art liberale Partei. Größte Fraktion im Parlament, die Milieupartei, Milieupartiet, wörtlich Umweltpartei. Die vertritt grüne und ökologische Standpunkte. Dann gibt es die Solidarische Sammlung, Solidarisk Samling, eine Splitterpartei am linken Rand. Die Liberalen, zweitgrößte Partei im Parlament, sie beruhen auf Fenstra. Die neuen Konservativen, das heißt die neue Rechte. Und schließlich auch die Freiheitspartei, die Frihetspartiet, eine rechtspopulistische Gruppierung, mit der niemand paktieren will, weil sie teilweise ausländerfeindliche Sprüche ablässt. Die Medien, die dargestellt werden, ist der TV1, der wichtigste Fernsehsender. Der sendet regelmäßig Interviews und Debatten zu den Vorgängen im Schloss, das heißt im Regierungssitz. Der Express, eine Tageszeitung, dessen Titelgeschichten die Politik beeinflussen. Und das zweite, das steht in scharfer Konkurrenz zu TV1. Die Serie Borgen, gefährliche Seilschaften, ist absolut klug gemachte politische Unterhaltung. Nicht verpassen. Und damit müssen wir raus. Ich verabschiede mich. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, meine Damen und Herren. Bleiben Sie an den Empfangsgeräten UKW 91.4 FM hier in Barcelona oder auch im Livestream im Internet. Ich bedanke mich. Werden Sie glücklich. Agur, tschüss, auf Wiederhören. Ein Telefon, das seit Tagen schweigt. Mein Gesicht, das sich erschrocken neigt. Reklameschild, das freudlos blinkt. Eine Hand, die aus dem Taxi winkt. Der Parkplatz, der sich leert und füllt. Umarmungen, die einer anderen gibt. Der Zug, der heulend im Bahnhof hält. Ein Hund, der einsam sein Nachtlied bellt. Ein Zimmer, mein Zimmer, ein Zimmer bei Nacht. Ich zieh durch die Straßen, weiß nicht, wo ich bin. Sieh Menschen wie Schatten, frag wieder nach dem Sinn. In strömendem Regen, auf kaltem Asphalt. Wohin geht die Reise, wo find ich nur Halt? Bin endlich zu Hause, die Blumen verwelkt. Die Möbel noch die gleichen in meiner kleinen Welt.